Andacht am 27.06. von Reinhard und Debbie Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten. Wir hatten die Fragebox geöffnet und meine Social Media Dame hat beschlossen, Fragen bezüglich Kindern stellen zu lassen. Bevor ich irgendeine Frage beantworte, möchte ich etwas äußern. Wir sind keine Experten bezüglich Kindererziehung. Debbie ist eine Expertin in der Küche und beim Kochen. Und Daniel wird 10 Kilo verlieren, wenn er Annalicia heiratet und dieses Haus verlässt. Wir haben eine Bekannte aus der IPS, sie ist Psychologin und meiner Meinung nach ist sie die Beste in Sachen Kindererziehung. Was sie sagte, ist das Beste, was ich bisher gehört habe. Sie hat einen Kurs aufgenommen, wie man Kinder im neuen Bund erzieht. Sie hat dabei die Psychologie und den neuen Bund zusammengefügt. Also, jetzt kommen wir zu den Fragen. Erste Frage. Wie war es für dich, Debbie, was die Kindererziehung angeht, dass du so viel Zeit ohne Reinhard ertragen musstest? Antwort von Debbie. Das war super hart. Es war nicht nur so, dass Reinhard nicht da war. Ich war wirklich ganz allein. Ich lebte in einem fremden Land, in einem kleinen Dorf, das sich nicht für Außenseiter interessierte. So war ich 2 Jahre lang wirklich einsam. Das ist viel schlimmer als für jemanden, dessen Familie in der Nähe wohnt. Reinhard? Und wir haben das überlebt, wir sind immer noch zusammen. Wenn es etwas Schweres in eurem Leben gibt, haltet zusammen. Debbie sagt, mir tut's nur leid für die Kinder. Nein, inzwischen nicht mehr. Reinhard antwortet, vergangen ist vergangen, es ist jetzt gut. Heute haben wir 2 wunderbare Söhne, die ihr eigenes Leben leben, in der Gnade Gottes. Wir haben viel verbockt. Dass unsere Söhne gute Ehen führen und ihr Leben auf die Reihe kriegen, ist Gottes Werk, nicht unseres. Eines Tages meinte Debbie, sie sei keine gute Mutter. Sie sagte, wo du nicht da warst, musste ich mehr Gnade einsetzen. Und Gott sagte zu ihr, wo du als Mutter versagt hast, musst du meiner Gnade vertrauen. Nächste Frage, und da brauchen viele Leute eine Antwort. Sie lautet, ich habe in der 8. Schwangerschaftswoche ein Baby verloren. Werde ich es im Himmel wiedersehen? Antwort von Reinhard. Absolut ja. Der Himmel ist etwas, was man mit menschlichen Worten nicht beschreiben kann. Aber ich habe im Himmel viele Menschen gesehen, die im Mutterleib verloren gingen. Auch abgetriebene Kinder. Das sind fertige, komplette Personen, denn ihr Geist ist ja schon reif. Wenn das Herz schlägt, ist es ein menschliches Wesen. Wenn du einmal im Himmel bist, wirst du dein Kind erkennen und es wird dich erkennen. Ich habe einen Bruder durch einen Unfall verloren, bevor ich geboren wurde. Ich wusste, dass dein Kind gestorben war, aber als ich im Himmel war, erkannte ich ihn sofort als meinen Bruder und er mich. Jetzt kommt eine komplizierte Frage. Ich weiß nicht, ob wir sie beantworten können. Sie lautet, wie kann man ein sehr kleines Kind korrigieren? Antwort von Reinhard. Was ist klein? Und wiederum, wir sind keine Experten. Es gibt kein Kind, das dem anderen gleicht. Ich denke, es macht keinen Sinn, ein Kind ohne den Heiligen Geist zu korrigieren, egal wie alt es ist. Wie Gott jede Person unterschiedlich geschaffen hat, so reagieren auch die Menschen unterschiedlich. Man muss also herausfinden, worauf das eigene Kind am besten reagiert. Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern wir müssen uns fragen, es ist mein Kind, ich liebe es. Wie kann es Gottes Wege am besten kennenlernen? Ergänzung von Debbie. Was ich nicht genug gemacht habe, solange die Kinder wirklich klein waren, ist, ihre Aufmerksamkeit auf Gutes zu lenken. Wenn sie da so fixiert waren auf den Computer oder so, da habe ich nicht ihre Lieblingsspielzeuge geholt und ihre Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe versucht, sie wegzuholen von dem, was sie gerade spielten. Ich wollte, dass sie etwas Besseres und Kindgerechteres spielen, aber eben ohne Spielzeug, nur mit Reden. Nächste Frage. Ich habe eine Tochter, sie ist 27 Jahre alt, sie hat Jesus mit einem Gebet angenommen, aber sie lässt sich nicht taufen. Ist sie errettet? Antwort von Reinhard. Erstens, niemand kann entscheiden, wer errettet ist und wer nicht. Es gibt Menschen, die beten ein Übergabegebet und kommen nicht in den Himmel, denn es geht um das Sein in Christus, nicht um ein äußeres Gebet. Niemand kann ins Innere eines Menschen schauen. Das ist wichtig, aber viele Leute verstehen es nicht. Zweitens, ich möchte noch etwas anderes ansprechen. Du schreibst, meine Tochter ist 27. Liebe Mama, in dem Moment, wo dein Kind erwachsen wird, musst du es loslassen. Sie bleibt deine Tochter, aber sie ist 27. Sie muss selbst herausfinden, wie sie ihr Leben führen will. Wenn sie sich nicht taufen lassen will, ist das nicht deine Sache. Lass sie los. Liebe sie, aber öffne deine Hände. Ergänzung von Debbie. Sie braucht die Freiheit, ihre eigenen Fehler zu machen. Jetzt kommt eine gute Frage. Sie lautet, wie kann ich meinen verheirateten Töchtern in ihren Beziehungen helfen und wie bleibe ich dabei neutral? Antwort von Reinhard. Zur Frage, bitte begreife eines. Ich muss meinen Kindern nicht bei ihrer Beziehung helfen, wenn sie verheiratet sind. Als meine Söhne heirateten, ging mich ihre Beziehung nichts mehr an. Ich wurde in Brasilien gefragt, ob ich mit meinen Schwiegertöchtern einverstanden bin. Aber es ist nicht meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Genauso wenig muss ich die Ehe meines Kindes segnen. Manche Leute meinen, aber was, wenn mein Kind eine schlechte Wahl trifft? Das muss man ihm doch sagen. Hey, ich wache jeden Morgen neben Debbie auf, nicht neben meiner Schwiegertochter. Wenn mein Sohn einen Rat für seine Ehe haben will, kann ich etwas antworten, aber ich werde mich niemals einmischen. Also, sag nichts, bis du gefragt wirst. Wenn du fragst, wie du neutral bleiben kannst, höre ich heraus, dass du versucht bist, Partei zu ergreifen. Ich rate dir, halte dich raus. Die Bibel sagt, wenn du einen Hund ins Ohr kneifst, wirst du gebissen. Im übertragenen Sinn gilt das auch für die Beziehungen anderer. Das ist es nicht wert. Aber meine Tochter lebt in einer schlechten Ehe. Es war ihre Entscheidung, oder? Ergänzung von Debbie. Wenn sie verheiratet sind, sind sie nicht mehr meine Kinder, für die ich Verantwortung trage. Ich hätte ja auch nicht gewollt, dass meine Eltern sich in meine Ehe einmischen. Wir haben das ganz alleine geklärt. Reinhard sagt, unsere ersten Ehejahre waren nicht schön. Das ist wahr. Debbie sagt, aber wir hatten von Anfang an ausgemacht, nie das Wort Scheidung in den Mund zu nehmen. Reinhard sagt, Ich denke, viele gute Ratgeber bringen mehr Ablenkung in eine Beziehung, als das gut ist. Das stört die Ehe. Ich habe bestimmt 100 Hochzeiten gehalten und immer, wenn ich zum Brautpaar sprach, riet ich ihnen, ihre Nabelschnur durchzuschneiden. Wenn ihr emotional und räumlich nicht abgelöst seid, hängt ihr an euren Eltern. Dann seid ihr nicht losgelöst. Viele Partner fühlen sich immer noch emotional an ihre Eltern gebunden. Das ist gefährlich für die Ehe, denn so entsteht keine Intimität. Wir haben das in unserer Ehe nicht erlaubt. Und wir tun es nicht bei unseren Söhnen. Nächste Frage. Wann seid ihr zu der Person geworden, die ihr für eure Kinder sein wolltet? Antwort von Reinhard. Ich bin es heute mehr als gestern, aber nicht vollkommen. Heute früh habe ich gesagt, Jesus, ich möchte heute mehr lieben als gestern. Ich habe verstanden, dass wir eine neue Schöpfung in Jesus sind und darin jeden Tag neu leben müssen. Das ist ein lebenslanger Prozess. Debbie ist nicht, was sie vor einem Jahr war und wird in einem Jahr nicht das sein, was sie heute ist. Und auch ich bin noch nicht angekommen. Was ich möchte, ist, dass meine Kinder lernen, Gott zu lieben mit ihrem Verstand, ihrer Seele und ihrem Herzen, weil sie begreifen, wie sehr sie geliebt sind. Der Rest ist nicht wichtig. Debbie sagt, ich bin auch noch nicht die Frau, die ich wohl sein sollte. Reinhard sagt, das ist eine lebenslange Reise. Nächste Frage. Wenn ich in meiner Ehe kein Kind bekomme, ist das eine Sache des Glaubens? Antwort von Reinhard. Ich beantworte diese Frage und bete dann. Wenn wir am Ende des Tages unser Wunder nicht erleben, haben wir es nicht im Glauben ergriffen. Wir dürfen nicht urteilen über die, die langsam im Glauben sind, wir sollen ihnen helfen. Aber in der Bibel steht, dass Gott von seinen Kindern die Unfruchtbarkeit wegnimmt. Das ist im Alten Testament. Und der neue Bund ist viel besser als der alte. Gott möchte für keine Frau auf der Welt, dass sie unfruchtbar ist. Wir beten jetzt an alle Frauen. Wenn ihr verheiratet seid und keine Kinder kriegen könnt und euch Kinder wünscht, ergreift es jetzt im Glauben. Ich weiß nicht, wie viele Kinder ich durch mein Gebet ins Leben gerufen habe. Ich denke, Hunderte, sicherlich. Vater, wir danken dir einfach, dass es einfach ist, zu glauben, dass Frauen, die bisher keine Kinder bekommen haben, schwanger werden können. Du sehnst dich danach, dass die Menschen fruchtbar sind. In der Autorität Jesu und aufgrund des Wortes Gottes gebiete ich, dass jede Frau, die das hier anhört oder liest, die keine Kinder bekommen kann und sich Kinder wünscht, schwanger wird durch das Sperma ihres Mannes. Der Geist der Schwachheit muss gehen, der Tod muss seine Hände von diesen Personen wegnehmen. Werdet schwanger durch das Sperma eurer Ehemänner. Ich danke dir, Jesus, für viele neue Leben. Nächste Frage. Ich wurde gerade erst Mutter und ich sorge mich aufgrund der Umstände in dieser Welt um die Zukunft meines Kindes. Debbie sagt, ich hätte heutzutage dieselbe Angst, ich verstehe dich. Reinhard sagt, sie ist eine Mutter, sie fühlt genauso. Die Antwort steht in 1. Johannes 5,4. Das ist unser Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Jesus sagte zu seinen Jüngern: In dieser Welt habt ihr Angst, aber sorgt euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Welche Angst hat noch Macht, wenn Jesus das System dieser Welt überwunden hat und Johannes sagt, dass unser Glaube die Welt überwunden hat? Deshalb musst du diese Angst überwinden. Hör auf, die Nachrichten zu schauen. Hör auf, an all die schlimmen Dinge zu denken, die passieren könnten. Halte dich an den Versprechen Gottes fest. Sprich das Wort Gottes aus. Es gibt so viele Leute, die sich schlecht fühlen, weil sie die Nachrichten anschauen und Angst bekommen. Und dann trifft das, was sie befürchtet haben, tatsächlich ein. Das stärkt den falschen Herzensglauben. Sie verstehen nicht, dass es geschieht, weil sie es geschehen lassen, durch ihren Herzensglauben. Wie kannst du glauben, dass die Welt mehr Macht hat als das vollbrachte Werk des Kreuzes? Nächste Frage. Wie kann ich meine Befürchtung abstellen, dass meine Kinder nicht Jesus nachfolgen? Antwort von Debbie. Darauf kann man ähnlich wie gerade eben antworten. Wenn du glaubst, dass sie nicht glauben werden, werden sie nicht glauben. Du brauchst ein Wort von Gott für deine Kinder, sonst lebst du nur in der Hoffnung, dass sie irgendwann mit Jesus leben. Bitte also Gott um ein Wort für deine Kinder und dann bekenne es immer wieder vor Gott. Dann wird es geschehen. Wenn Gott dir ein Wort für dein Kind gibt, behalte im Hinterkopf, dass er nicht in dieser Zeit lebt. Er ist in der Zukunft und in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Wenn er sagt, dass dein Kind Jesus nachfolgen wird, sieht er den Zeitpunkt, wo das Kind Ja sagt. Deshalb kannst du einfach glauben, dass das wahr ist, was er sagt. Halte fest an dieser Wahrheit, dann wird es geschehen. Reinhard ergänzt: Das ist eine sehr, sehr gute Antwort. Besonders hat mir Debbies Satz gefallen: Wenn du kein Wort von Gott hast, ist es nur deine Hoffnung. Viele Menschen hoffen nur, doch das bringt kein Wunder hervor. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Ich lese hier wieder: Wie kann ich meine Befürchtung abstellen? Leute, ihr müsst die Angst rausschmeißen aus eurem Leben. Ihr könnt nicht mit Furcht leben. Das ist zerstörerisch. Debbie ergänzt: Du musst deine Angst in Glauben verwandeln. Das machst du, indem du die Bibel liest und das Wort Gottes glaubst, bis die Angst überwunden ist. Reinhard sagt: Kämpfe nicht gegen die Angst, überwinde sie mit dem Wort Gottes. Hier ist eine Frage von Lilian. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich Gott nicht gefalle. Antwort von Reinhard. Dein Gefühl kann aus einem religiösen Hintergrund kommen oder vom Heiligen Geist. Mein Rat ist einfach: Ich habe eine Serie gemacht zum Thema Wie kann ich Gott gefallen? Diese Lehre ist sehr kraftvoll und du findest sie kostenlos im Internet auf YouTube. Ich denke, es ist wichtig, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, und jeder kann das. Aber ich kann nicht beurteilen, ob das religiöse Gedanken sind, die dich verurteilen. Nächste Frage. Warum adoptiert man ein Kind? Antwort von Reinhard: Lies die Bibel. Wir sollen uns um Witwen und Waisen kümmern. Ich sage nicht, alle sollen sich um Waisenhäuser kümmern wie wir, aber es ist eine Christenpflicht, Witwen und Waisen zu helfen. Unterstütze die, die das tun, oder diejenigen, die ein Kind adoptieren. Ich denke, wenn nur einer von 1000 Brasilianern ein Kind adoptieren würde, wären all unsere Probleme mit den Kindern in Brasilien gelöst. Debbie ergänzt: Als ich ein Kind im Waisenhaus war, wünschte ich mir nichts anderes als eine Familie. Jesus sagt, wir sollen anderen tun, was wir möchten oder auch gerne gewollt hätten. Deshalb versetze dich in andere hinein und tu ihnen, was du gern hättest. Nächste Frage. Kann ich mit meinem 24-jährigen Sohn reden oder soll ich das dem Herrn überlassen? Antwort von Reinhard: Ich würde es nicht Gott überlassen. Ich würde auch nicht mit meinem Sohn reden. Ich würde es ihm überlassen, sein Leben zu leben. Wenn ein ungläubiger Sohn in meinem Haus wohnt, würde ich sagen: Dies ist ein christliches Haus. Wenn dir das nicht gefällt, wenn du nicht magst, was in diesem Haus gilt, musst du gehen. Aber du kannst einem Erwachsenen nicht in sein Leben hineinplappern. Debbie und ich leiten dieses Haus hier und alle müssen sich nach dem richten, was wir als Regeln aufgestellt haben, egal wie lange jemand hier lebt. Debbie ergänzt: Und zugleich kann ich in meinem Haus etwas tun, was mein Kind vielleicht berührt, zum Beispiel das christliche Leben vorleben, christliche Musik laufen lassen, die in das Unterbewusste deines Kindes fließt. In deinem Haus kannst du Dinge tun, die das Kind beeinflussen. Nächste Frage. Ist es weise, jemanden zu heiraten, der den Herrn und das Reich Gottes liebt, aber andere Ansichten bezüglich der Bibel oder des Glaubens hat, weil er es anders oder falsch gelernt hat? Reinhard sagt: Daniel gibt die perfekte Antwort. Daniel sagt: Wer urteilt, was richtig und falsch ist? Woher weißt du, dass du es richtig gelernt hast? Das ist Stolz. Debbie sagt: Wenn du den neuen Bund kennengelernt hast und wenn dein Partner den neuen Bund auch kennengelernt hat und wenn ihr unterschiedlich denkt, was wollt ihr dann machen? Reinhard sagt: Paulus würde so antworten. Wer ist Reinhard? Wer ist Paulus? Wer ist Pastor sowieso? Christus ist alles. Bitte Leute, deine Offenbarung ist ein Stück Erkenntnis und meine Offenbarung ist auch ein Stück Erkenntnis. In unseren fast 36 Jahren Ehe waren wir oft in biblischen Fragen nicht der gleichen Meinung. Wir machten Folgendes: Wir diskutierten so hart, wie wir konnten. Die anderen Leute waren schockiert. Wir hatten beide unsere Überzeugung darüber, was das Wort Gottes sagt. Ich liebte es, wenn Debbie mit mir diskutierte. Debbie sagt: Das hatte ich doch selbst in der Bibel studiert. Reinhard sagt: Wir konnten nicht einfach sagen, vielleicht hast du recht. Wir mussten einander begründen, warum wir das glaubten. Wir mussten mehr in der Bibel studieren. Wenn du jemanden heiratest, der in allem einer Meinung mit dir ist, glaube nicht, dass du eine harmonische Ehe führen wirst, denn deine Offenbarung wächst ununterbrochen. Also bitte heirate nicht den, mit dem du theologisch übereinstimmst. Heirate den, den du liebst mit deinem ganzen Herzen. Wisst ihr, was uns lebendig macht und unsere Ehe aufrecht hält? Ich spreche aus meiner Sichtweise. Jesus ist das Zentrum für jeden von uns, nicht wir selbst oder der andere. Am Ende eines Tages gehen wir zurück zu Jesus. Wir erlauben einander, theologisch unterschiedlich zu denken, aber am Ende des Tages ist Jesus meine Leidenschaft. Also bitte heirate nicht jemanden, der mit deiner Theologie übereinstimmt. Sonst wachst du eines Tages auf. Ups, ich glaube das nicht mehr. Und dann ist deine Ehe kaputt. Nächste Frage. Was war euer größter Fehler in der Kindererziehung? Reinhard sagt, ich vermute, wir denken da Unterschiedliches. Debbie, was sagst du? Debbie sagt, ich denke, mein größter Fehler war, dass ich nicht immer den Heiligen Geist gefragt habe, wenn ich in schwierigen Situationen war. Das hätte viele Probleme einfach gelöst. Ich habe viele Bücher und Zeitschriften gelesen. Das war weniger gut. Der Heilige Geist hätte es immer gewusst. Und ich hätte mir viel Zeit gespart. Reinhard antwortet, mein größter Fehler war ein anderer. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Wir brauchen auch nicht in Verdammnis leben. Wir können unsere Kinder um Vergebung bitten und brauchen nicht auf den Fehlern herumhacken. Wir haben jetzt eine wunderbare Beziehung zu unseren Kindern. Sie waren vor einigen Wochen hier bei uns und es ist alles prima. Daniel war mit hier, er hat es erlebt. Mein größter Fehler war, dass mir mein religiöser Dienst wichtiger war als meine Kinder. Ich erlaubte meinen Kindern unter dem Druck der Religiosität einiges nicht. Ein großer Fehler war, dass meine Kinder nicht Kinder sein durften. Das werde ich nie mehr tun. Ich habe sie um Vergebung gebeten. Diesen Fehler werde ich nicht mehr machen. Ich werde jetzt mein Kind nach den Prinzipien erziehen, die ich aus der Bibel gewonnen habe. Debbie sagt, sein Vater war auch ein Pastor. Seine Kinder mussten perfekt sein. Ich sagte den Kindern immer wieder, ihr müsst nicht die Besten sein, wie euer Vater es sein musste, aber benehmt euch. Wir korrigierten unsere Söhne, wenn sie etwas falsch gemacht hatten. Aber Kinder tun dann noch Schlimmeres. Es führt kein Weg daraus. Eine letzte Frage. Welche Herausforderung ist die schwierigste für einen Jugendlichen? Reinhard sagt, ich will diese Frau ehren, ich kenne sie, ich liebe sie, ich will ihr helfen, deshalb beantworte ich ihre Frage. Ich denke, die größte Herausforderung ist, mich immer wieder zu erinnern, dass ich nicht der beste Freund meines Sohnes bin, sondern sein Vater. Viele Eltern machen diesen Fehler. Mein Sohn braucht Freunde, die auf seinem Level sind. Das ist aber nicht sein Vater. Teenager müssen mit Teenagern zu tun haben. Wenn ich so unsicher bin, dass ich einen Freund brauche, löse ich dieses Problem mit Jesus und suche mir Freunde, die meine Reife haben. Ich kann nicht Claytons Freund sein. Ich muss sein Vater sein. Ich kann ihm nicht als Freund begegnen. Weil ich Clayton liebe und die Verantwortung für ihn habe, stehe ich immer vor dieser Herausforderung. Ich bin sein Vater. Ich muss ihm das Leben als Vater vorleben. Ich muss zu ihm eine Vaterbindung aufbauen. Ich muss ihm Grenzen setzen als Vater. Ich muss auch bei einer Entscheidung bleiben. Ich muss ihn bedingungslos lieben. Wenn er meine Entscheidung nicht mag, ist das egal? Ich bin sein Vater, nicht sein Freund. Wir müssen nicht Freunde bleiben. Ich denke, ich kann das inzwischen ziemlich gut. Debbie ergänzt: Meiner Meinung nach sind Teenager nicht so herausfordernd. Die Kleinen waren es für mich viel mehr. Mit den Großen kann man reden und etwas rational erklären. Für mich ist das weniger herausfordernd als die Zeiten, wo die Kinder klein waren. Reinhard sagt, wir haben nicht nur natürliche Söhne, sondern auch andere. Und wir erlebten sehr schwierige Zeiten. Gott ist so gut und gnädig zu uns. Er gab uns noch eine Chance, noch einen Sohn, um das umzusetzen, was wir gelernt haben. Ich sagte schon zu Clayton, du hast wirklich Glück, dass wir dich adoptiert haben. Bei dir können wir das umsetzen, was wir schon gelernt haben. Gott möchte, dass wir uns auch daran erinnern, dass wir selbst auch mal Jugendliche waren. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Jugend gehört zum Großwerden. Wir hatten nicht nur unsere eigenen Söhne und haben jetzt Clayton, sondern wir hatten während unseres Lebens 9 Teenager-Söhne als Pflegekinder. Sie lebten etwa 10 Jahre lang mit uns. Alle waren sehr kaputt, als sie zu uns kamen. Schlimmer als dein Jugendlicher jemals sein kann. Ich erinnere mich an 2 oder 3 Jungs, die total zerstört waren. Sie hatten große psychische Probleme. Es war wunderbar, wirklich. Unsere Söhne sind jetzt 34 und 32 Jahre alt. Sie waren jugendlich, als wir Pflegekinder hatten. Sie haben eine unglaubliche Sorge und Liebe für diese Kinder entwickelt. Es war wunderbar zu sehen, wie unsere natürlichen Söhne eine Beziehung zu Clayton aufbauten. Sie nahmen ihn ernst. Sie fragten, was er mag, und spielten mit ihm. Sie verbrachten die Freizeit mit ihm. Das war wirklich schön. Leute, danke. Wir dienen euch gerne. Wir lieben euch, Leute. Danke fürs Zuhören.